Kundgabe 1928a. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.05.1941. Leben, Tätigkeit, Tod, Untätigkeit. Das ist Leben, dass ihr unentwegt tätig seid in Liebe. Denn es ist dies der Zustand, der euren Willen bezeugt zu Gott. Gott ist in sich Liebe. Er ist in sich Leben, das heißt, er ist Kraft, die nie brach liegt, die alles zur Tätigkeit anregt. Er ist Kraft, die gleichfort sich vermehrt durch nie aufhörende Tätigkeit. Folglich muss gleichfalls alles in Tätigkeit sein, was in Verbindung tritt mit Gott, bewusst oder unbewusst. Denn es nimmt die Kraft aus Gott auf, die es zur Tätigkeit veranlasst. Kraft aus Gott aber ist Liebe. Und wer in der Liebe steht, muss tätig sein, also leben. Denn jeder Untätigkeitszustand ist Tod. Jeder Untätigkeitszustand ist ein Widerstand gegen Gott, ein sich unempfänglich machen für seine Kraft und also Lieblosigkeit. Er ist weiter ein Stillstand, ein Verharren im gleichen Unvollkommenen. Er ist ein Entferntsein von Gott und somit etwas Negatives. Etwas dem Göttlichen Entgegengesetztes. Er ist ein Zustand völliger Willenlosigkeit. Denn der Wille wird sich stets betätigen, in guter oder in böser Weise. Es kann das Wesenhafte sich auch betätigen in schlechter Weise. Dies aber nur im Stadium als Mensch. Also ist auch dann das Wesen lebend, ob zwar dieses Leben nur ein rein körperliches, jedoch kein geistiges Leben ist. Der Geist ist tot, solange er sich nicht in Liebe betätigt. Denn erst diese Tätigkeit ist wahres Leben. Amen.